Kundgabe 8830. Empfangen am 16.07.1964. Gott will sein Wort anders verstanden haben. Wenn ihr die reine Wahrheit, die von oben euch zugeht, den Lehren entgegensetzet, die bisher als mein Wort galten, so müsstet ihr den großen Irrtum gewahr werden, in dem ihr wandelt. Und es ist eure Pflicht, offen dazu Stellung zu nehmen. Ihr könnet nicht euch einverstanden erklären, dass man so und so eine Sache betrachten kann, sondern mein Wort wird immer die gleiche Bedeutung haben und auch mit dem Wort von oben übereinstimmen, nur von Menschenverstand anders ausgelegt werden. Und diesen menschlichen Verstand hat mein Gegner sich zu eigen gemacht und Verwirrung hineingetragen. Denn verstandesmäßig waren alle Auslegungen möglich. Ich aber habe euch eine geistige Auslegung gegeben und ich konnte dies nur einem geistig Geweckten gegenüber, der nun aber auch voll und ganz orientiert ist, wie mein Wort zu verstehen ist. Und er sich auch dafür einsetzen soll, um gegen falsche Auslegungen vorzugehen. Er soll die Menschen aufmerksam machen und sie in dem Sinne unterweisen, wie ich es getan habe und noch ständig tue, damit sie in der Wahrheit wandeln, die allein zur Seligkeit führt. Sie sollen hingewiesen werden, dass ich alles anders verstanden haben will, dass die Menschen geistig meine Worte verstehen und also auch geistig erfüllen sollen. Mit meiner direkten Ansprache gebe ich Ihnen schon die Erklärung des Abendmahls. Sie sollen sich speisen und tränken lassen von mir selbst. Und es ist dazu die Liebe zu mir und zum Nächsten unbedingt nötig, weil Sie sonst nicht die Gnade meiner Ansprache erfahren können, weil Sie sonst nicht als Zeichen meiner Anwesenheit mein Wort vernehmen können. Es nützen euch also keine äußeren Zeichen und Gebräuche, um meiner Anwesenheit in euch sicher zu sein. Es ist nur die Liebe, die in euch sein muss, denn nur durch die Liebe ist meine Gegenwart gesichert. Dann aber werdet auch ihr mein Wort empfangen und also gespeist werden mit meinem Himmelsbrot, mit dem Wasser des Lebens, mit meinem Fleisch und meinem Blut. Und so ihr euch mit dieser Auslegung auseinandersetzet, werdet ihr auch keinen Widerspruch finden zu meinem Wort, das ich gesprochen habe, als ich auf Erden wandelte. Ich teilte meinen Jüngern aus das Brot und den Wein, die aber auch wussten, dass ich darunter mein Wort verstanden haben wollte, das sie ihren Mitmenschen austeilen sollten. Mein Gegner aber suchte die Menschen zu verwirren, indem er ihnen eine andere Auslegung unterschob, die sie aber eifrig beachteten und langsam von dem eigentlichen Sinn meines Wortes abkamen. Und so müsstet ihr euch alle meine Worte geistig zu erklären suchen. Es gibt nicht ein Wort, das ihr so verstehet, wie ich es verstanden haben will, weil mein Gegner ganze Sache gemacht hat, dass er den Geist der Menschen verwirrte, dass aber jederzeit die meinen von mir belehrt wurden und diese immer in der Wahrheit wandelten. Und wer diesen folgte, gehörte der von mir gegründeten Kirche an. Die Auslegung meiner Worte hat zu den verschiedensten Heilungsmitteln geführt, zu den Sakramenten, die alle den Menschen Heilung bringen sollen. Doch wie kann solches geschehen, wenn die Liebe den Menschen fehlt? Der Mensch ist nur zum Zwecke der Umgestaltung zur Liebe auf der Erde. Wie kann ein Mensch durch den Taufakt allein frei werden von der Erbsünde, wozu ein in der Liebe gelebtes Erdenleben gehört? Wie kann ein Mensch durch ein äußerliches Lippenbekenntnis frei werden von Sünden jeglicher Art, wenn nicht die tiefste Liebe zu Gott ihm dieses Bekenntnis abbringt? Und wie kann ein Mensch durch solche Heiligungsmittel befreit von seiner Schuld in das jenseitige Reich eingehen, der nur nach dem Grade der Liebe gewertet wird? Durch mein Wort, durch die Belehrungen von oben, werden auch alle irrigen Lehren aufgedeckt, und ihr könnet selbst dazu Stellung nehmen. Denn diese eine Gewissheit müsstet ihr haben, dass ihr von einer Seite aus reinste Wahrheit zugeführt bekommet und dass diese Quelle der Wahrheit ich selbst bin, dass ich euch auch Aufklärung geben kann, wie ich mein Wort verstanden haben will, dass ich aber auch jede Gelegenheit erfasse, wo dies möglich ist, denn mein Gegner hat es gut verstanden, euch alle in seinen Bann zu ziehen. Und ihr wehret euch nicht durch den eigenen Willen zur Wahrheit, ihr nehmet unbedenklich an, was euch vorgesetzt wird, und wendet euch nicht einmal an den, der Ursprung allen Wissens ist. Ihr wendet euch nicht einmal an die höchste Instanz, sie bittend um die Wahrheit, die sie euch sicher nicht verweigern wird, denn ich warte nur auf diesen Ruf, auf dass ich die Wahrheit in reinster Form austeilen kann und die Menschen aus dem Netz von Irrtum in die Wahrheit führe. Denn die Menschen haben freien Willen, den ich nicht antaste, mit dessen Hilfe sie aber auch den Gegner abdrängen können, wenn sie nur die reine Wahrheit begehren. Amen.